Minnesota. Ein Fallspieler und besser NBA im Buche steht. Wohin den Gaul ertragen lässt, der leichten und schick weh. Keine Bank ist vor ihm sicher, kein Frauen noch zu feucht. Der Kopf sitzt in der Locke, weshalb das Kopfgeld steigt. In jeder Stadt, in jedem Tor, steht der Galge auch schon vor dem Tor. Damit er weiter wachsen kann, bildet die Erde toten Mann. Top Tune, du bist dran. Starten, da sucht man ihn schon lang. Dort ist er längst verurteilt zum Tode durch den Strang. Jeder Marshall, jeder Sheriff will die Blinde für den Tag. An dem Tommy seinen Weg kreuzt und sich nicht zu wehren vermag. Doch das könnte dem so passen, wenn weit ab hat's nicht gepasst. Dem hat Tommy eine Kugel in das Hinterteil verpasst. In jeder Stadt, in jedem Vorort steht der Galgen auch schon vor dem Tor. Weiter wachsen kann, benötigt er einen toten Mann. Tom Dooley, du bist dran. Doch das Platschen ist zu wenden, es war letztlich lang der Fies, als im ersten Licht des Tages. Und die Falle schnappten zu, endlich hatten sie jetzt ihn. Ruckzuck war die Schläge fertig, hing am Mast und Galgenbaum. Füllte seinen dürren Hals wie in einem bösen Traum. In jeder Stadt.